Zum 69. Gründungstag der TVRK richteten der Präsident der Demokratischen Republik Kongo, der Präsident der Republik Kongo, der Präsident der Republik Guinea, der Präsident der Demokratischen Konföderativen Republik Nepal, der Präsident des Staates Palästina und Vorsitzender des Exekutivkomitees der PLO die Glückwunschtelegramme an Genossin Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee. In den Glückwunschtelegrammen bekräftigten sie erneut ihren Willen dazu, sich mit Kim Jong-un um die weitere Vertiefung und Entwicklung der guten Freundschafts- und Zusammenarbeitsbeziehungen zwischen den betreffenden Ländern und der TVRK aktiv zu bemühen. Sie wünschten dem Genossen Kim Jong-un beste Gesundheit und viel Erfolg bei der Führung der TVRK.